Die koreanische Zentrale Nachrichtenagentur veröffentlichte am 13. April einen ausführlichen Bericht über die Heldentaten der Armee und des Volkes der TVRK, die zum 105. Geburtstag des Genossen Kim Il-sung die Ryomyong-Straße auf dem besten Niveau bauten. Darin hieß es: Um die grandiose Konzeption des Genossen Kim Jong-un für den Aufbau eines starken sozialistischen Staates und seine Führung einmütig zu unterstützen, hätten sich die Armee und das Volk der TVRK für den Bau der Ryomyong-Straße eingesetzt. Durch die volle Demonstration der großen Macht des Geistes der selbstständigen Entwicklung nur in einem Jahr eine herrliche, sozialistisch geprägte Straße, die mit einer Stadt zu vergleichen sei, gebaut, wobei sie auch den groß angelegten Wiederaufbau der nördlichen Katastrophengebiete im Bezirk Nordhamgyong erfolgreich durchgeführt hätten. Somit hätten sie vor aller Welt es deutlich gezeigt, wie hoch das Tempo des Fortschritts beim sozialistischen Aufbau, das Bautempo der großen Partei der Arbeit Koreas für den Aufbau eines starken Staates sei. Die Ryomyong-Straße sei dank der grandiosen Konzeption von Kim Jong-un Symbol der Stärke des mächtigen Staates von Paektusan und Genie des Schaffens und Baus und seiner klugen Führung in Pyongyang, Hauptstadt der TVRK, wunderschön errichtet worden, was alle Menschen der Welt in Bewunderung versetze. Sie würde den starken Geist des Südkorea, das der hellen Morgendämmerung eines starken sozialistischen Staates entgegen voranschreite, vor aller Welt demonstrieren und als ein Paradies der Ära der Partei der Arbeit Koreas ewig in Ruf stehen.